kurz alle Zuhörer und Teilnehmer zur Sitzung zum Organisationstreffen für die Open-Antrag-Kampagne am 8.10. 21 Uhr und gebe erstmal direkt, nachdem das Organisatorische bereits geklärt ist, an Michael mit dem Tagesordnungspunkt Grundsätzliches zur Themenwoche. Ja, moin moin. Ich will gerne kurz vorneweg einiges Grundsätzliches sagen zur Themenwoche. Das ist eine alte Idee, schon seit 2 Jahren, die ich ab und zu den Vorständen vorgestellt habe. Alle fanden es gut, allerdings war die Lebenszeit der einzelnen Vorstände zu kurz, um das wirklich auf den Weg zu bringen. Mit Unterstützung von Olaf haben wir es aber im Sommer dann machen können, beginnen können. Und worum geht es bei den Themenwochen? Die grundsätzliche Idee ist, dass wir circa einmal im Quartal gemeinsam als Partei in einem engen Zeitraum, eine Woche, ein Piratenthema in die Öffentlichkeit bringen. Ein typisches Piratenthema, das wir auch gerne vorher gemeinsam abstimmen. Uns eben präsentieren, natürlich die Medien auch informieren und auch, das ist mit der Hoffnung verbunden, dass wir durch die Regelmäßigkeit, dass wir es wirklich einmal im Quartal machen, doch beim zweiten oder dritten Mal auch auf mediales Interesse stoßen. Denn normalerweise präsentieren sich Parteien ja nur in den Wahlkampfphasen. Hier ist die Idee, dass wir wirklich auch zwischen den Wahlen uns regelmäßig präsentieren. Ja, ich freue mich, dass sich da auch für das erste Thema Open Antrag schnell gefunden hat. Das lief eigentlich alles sehr reibungslos, hat Spaß gemacht. Es soll sich zu jedem dem Thema, das wir präsentieren wollen, eine Arbeitsgruppe im Vorfeld bilden, die möglichst viel vorbereitet, Infomaterialien, weitere Informationen, so dass der einzelne Stammtisch, die Gliederung, die dann zum Beispiel einen Infostand macht in der Themenwoche, möglichst wenig Arbeit in der Vorbereitung, in der inhaltlichen Vorbereitung hat. Ich denke, das hat jetzt bei Open Antrag auch gut funktioniert und wir werden jetzt heute Abend Materialien vorstellen und auch zur Diskussion stellen. Insgesamt muss ich sagen, hat die Vorbereitung Spaß gemacht. Ich freue mich auch, dass die Landesverbände uns finanziell oder diese Idee finanziell unterstützen, weil unter anderem das Logbuch ja hergestellt werden muss oder soll. Das kostet ein bisschen Geld, wird solidarisch finanziert von den Landesverbänden. Die Finanzierung des ersten war jetzt kein Problem. Allerdings haben sich noch nicht alle Landesverbände beteiligt. Ich hoffe, dass die anderen noch im Laufe der nächsten Wochen dann dazukommen. Ja, soweit erstmal grundsätzlich. Wir werden, wie gesagt, die Materialien vorstellen. Ich denke, wenn da konkrete Fragen sind, können die gestellt werden. Grundsätzlich zur Themenwoche, zur Durchführung haben wir noch einen Fragen-Antworten-Block zum Ende des Infoabends heute vorgesehen. Gut, kurz und bündig das. Dann würde ich dich nur noch kurz bitten, Michael, guck bei Gelegenheit auch mal drüber auf, über das Klaus und ich jetzt mitgeschrieben haben, ob wir alles miterwischt haben. Ansonsten können wir direkt weitergehen zur Materialvorstellung. Steht jetzt drin, dass das die Sache sei von Christoph und Stefan. Das müsst ihr euch jetzt natürlich auseinandersetzen, wer von euch es am besten machen möchte, ob ihr es euch aufteilen möchtet, wie ihr wollt. Ja gut, da ich da nur beratend tätig war, lasse ich dem Stefan den Vortritt, weil er das Ding gemacht. Ja, vielen Dank. Ich werde mich kurz fassen, denn ihr könnt alle PDFs selber anschauen. Die PDFs sind verlinkt auf der Wiki-Seite, die ich hier gerade in den Mumble-Chat gepostet habe. Das ist im Partei-Wiki, wiki.piratenpartei.de/themenwoche-openantrag. Dort gibt es 2 Materialien, nämlich einmal einen Flyer und einmal ein sogenanntes Logbuch. Und der Flyer selbst ist ein kleines Blättchen, da steht kurz und knapp drin, was Open Antrag ist, das ganz Wichtigste in Kürze. Und das Logbuch selber ist etwas ausführlicher gehalten, sind 16 Seiten, so im Postkartenformat und geht dann auch schon ins Detail, ja, nicht allzu sehr, es ist eher so in ja leichterer Sprache geschrieben. bietet aber einen sehr guten Überblick für einen Leser, einen interessierten Leser, der jetzt mal wissen möchte, wie das mit den Beteiligungen mit OpenAntrag funktioniert, wie kann ich da einen Antrag einreichen, was für tolle Möglichkeiten habe ich sonst noch auf der Webseite. Ich kann ja auch Anträge kommentieren und Anträge bewerten. Das alles steht auf diesen 16 Seiten drin, in diesem Logbuch. Und das eignet sich wunderbar, um das mehr so an Multiplikatoren weiterzugeben. Also vielleicht an Aktivisten bei euch in der Stadt, ja, mit denen ihr sowieso Kontakt habt, denen könnt ihr so ein Heftchen in die Hand drücken und sagen, hey, schreibt doch mal Anträge bei uns in unser Open Antrag rein, oder gebt's an die Presse weiter, dass die nochmal was in der Hand haben, wenn die über euch und eure Themenwoche Open Antrag berichten wollen. Ja, das Logbuch wurde, wie gesagt, von Michael solidarisch finanziert über die Landesverbände und wird rechtzeitig zur Themenwoche zur Verfügung stehen. Ne? Wir machen jetzt noch letzte Korrekturen jetzt gleich in den nächsten Tagen und dann wird das Ganze gedruckt und euch dann über die Landesverbände zugeschickt. Das wäre es soweit. Wenn Fragen sind, fragt bitte. Also ich muss doch mal gerade ein Dankeschön sagen, das sieht total geil aus, das Teil. Das L-Produkt hatte ich jetzt noch gar nicht gesehen. Das ist wirklich der Hammer. Ja, ich gebe An das wen? gerne an die Christine Zander weiter, an die Christine Zander, die die komplette Gestaltung übernommen hat. Ja. Von den Landesverbänden werden die Materialien dann wohin geschickt? Ja, es läuft so, dass die Landesverbände das solidarisch finanziert haben und die bekommen dann auch diese Logbücher zugeschickt. Wie das dann beim einzelnen Landesverband läuft, das müsstest du mit deinem LV selber klären. Ich werde aber auch dafür sorgen, dass das über den P-Shop bestellbar ist. Also, wenn da die Abläufe in eurem LV vielleicht nicht ganz so optimal sind, kannst du dich dann an den P-Shop wenden und dir da halt ein paar Stück klicken, kostenpflichtig kaufen. Das ist gut. Dankeschön. Ich habe eine Frage. Also ich finde das Heft, das Log-File auch super. Meine Frage ist es eine Absicht, dass man kaum sieht, dass es von der Piratenpartei ist? Erstens. Und zweitens, werden die Bilder noch ausgetauscht, die jetzt da drin sind? Ja, das Piratenbranding ist etwas zurückhaltender, etwas dezenter, das gebe ich zu. Ist vielleicht noch ein Punkt, der in der Nachkorrektur erledigt werden könnte, dass wir da noch so ein größeres P reinsetzen. Guter Punkt, vielen Dank. Die Bilder werden auf jeden Fall noch ausgetauscht. Für die Titelseite nehmen wir was anderes, so mit Menschen und einem Rathaus oder so ein Parlament. Weiß ich noch nicht, das wird noch ausgetauscht, ja. Frage damit beantwortet? Ja, danke. Ich hätte jetzt auch noch eine Frage. Ich versuche gerade der Link beim PDF-Download mit der neuen Version vom 6.10. von dem Flyer. Das ist ein Kreisverweis, weil da wiederum der Link zur Themenwoche Open Antrag drin steht. Sehe ich gerade den neuen Flyer einfach nur nicht oder ist das ein Fehler? Okay, weiß nicht, müsste jetzt bei der Überarbeitung vom Wiki rausgerutscht sein. Vielleicht noch ein paar Worte zum Flyer. Der da jetzt drin steht, das ist so eine Art Vorprodukt. Der Paki, Patrick Schiffer aus NRW, macht uns jetzt gerade noch einen schickeren. Hat sich bereit erklärt, den zu designen und will in den nächsten Tagen einen Download bereitstellen. Sollte er wider Erwarten nicht dazu kommen, dann nehmen wir das, was wir haben. Ja. Ich werde jetzt gleich nochmal ins Wiki gehen nach meinem Talk und das dann entsprechend korrigieren in ein paar Minuten, dass der Link dann wieder passt. Gut, dann habe ich den einfach nicht. Gibt es weitere Fragen zum Thema Logbuch und Flyern? Scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Ich gebe als nächstes dann weiter an Olaf zum Thema Presse und Öffentlichkeit in Verbindung mit der Themenwoche. Ja, danke. Diese Themenwochen werden oder sind Teil der innerparteilichen Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, sie wirken zunächst einmal nach innen, also in die Partei hinein. Warum? Nun, die Frage stellt sich des Öfteren, wofür stehen die Piraten und was bewirken die Piraten? Dann kommt es nicht nur darauf an, dass wir monoton unsere drei Hauptthemen nach außen transportieren oder nach innen kommunizieren, sondern auch Beispiele nennen können. Ein Paradebeispiel ist zum Beispiel dieses Open Antrag. Man könnte auch noch andere Sachen nennen, Open Haushalt, Informationsfreiheit, E-Government, alles das, was mit Digitalpolitik im engeren Sinne auch verbunden wird und was Piraten angestoßen haben und bewirken. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit für jene, die in den Kommunalparlamenten schon Politik für die Piraten machen, also unsere Mandatsträger, dieses als Möglichkeit zu sehen, für die Piraten eine Veranstaltung vor Ort zu machen. Und zwar eine mit Konsistenz. Das heißt also, was haben die Piraten in meiner Kommune, in meiner Stadt bewirkt? Welche Tools setzen sie ein? Was bringt die Präsenz von Piraten in Parlamenten? Da ist natürlich Bürgerbeteiligung mit eins der Top-Themen und hier im besonderen Open-Antrag. Deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir dieses Thema als erstes, weil wir das eben auch anführen können und direkt auch eine Plattform haben, die Christoph gleich vorstellen wird, mit der wir zeigen können, plastisch darstellen können, wie die Piraten tatsächlich wirken und warum es wichtig ist, Menschen wie uns in den Parlamenten auch zu haben und darüber hinaus, wenn wir nicht in den Parlamenten sind, was wir bewirken, auch wenn wir nicht gewählte Mandatsträger vor Ort haben. Das heißt also, ich habe einen Pressetext vorbereitet für jene Piraten, die das als Anschub verstehen und zum Beispiel Pressevertreter einladen möchten in dieser Themenwoche, zum Beispiel zum Stammtisch, zum Crew-Treffen oder zu einer Veranstaltung, vielleicht einer Podiumsdiskussion hinkommen möchten. Je nachdem, welchen Reifegrad sie haben, sprich also, was sie sich zutrauen, vor Ort damit machen zu wollen. Wenn also zum Beispiel die Piraten vor Ort sagen, wir möchten nicht nur nach innen das jetzt erstmal als Schulungsmöglichkeit auffassen, sondern auch nach außen treten, dann gibt es auf der genannten Wiki-Seite einen vorgefassten Pressetext mit Dummies, das ist natürlich zu personalisieren, wo man die Presse einladen kann. Wenn es darüber hinaus noch Wünsche geben sollte, dann wendet euch doch bitte an mich oder an das Team, das Bundes-PR-Team. Wir werden dann unterstützend euch zur Seite stehen. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Danke. Fragt ihn, wenn er schon drum bittet. Von mir jetzt nochmal eine Frage. Die Pressearbeit zu dem Thema wird tatsächlich dann dezentral und lokal gemacht werden und nicht zentral, oder? Ja, das ist aus unserer Sicht auch sehr zielführend, denn wenn wir beispielsweise auf die kommenden Wahlen gucken, dann haben wir nicht nur Landtags- und im weiteren Sinne auch die Bundestagswahlen, sondern ebenfalls Kommunalwahlen. Wir Piraten haben inzwischen die Erfahrung meistenteils gemacht, dass Politik sich auch über Köpfe verkauft. Das heißt, wir müssen vor Ort Präsenz zeigen und nicht immer nur nach oben oder nach unten oder zur Seite schielen und andere Leute machen lassen und selbst im Sessel verharren. Wenn also Piraten vor Ort aktiv sind, können sie diese Themenwochen auffassen als Möglichkeit, ohne großartig selbst etwas oder das Rad neu erfinden zu müssen, tätig zu werden, ist erstens, wir haben einen Flyer, der das Thema betrachtet in Kürze. Wir haben ein Logbuch, das 16 Seiten lang das Thema etwas komplexer für Journalisten auch darlegt. Und wir haben dann Leute, wenn es denn wirklich ganz tief in die Materie gehen sollte, die dann kontaktiert werden können. Ich finde, das ist ein sehr schönes Angebot an die Piraten vor Ort, auch um ein Gesicht zu bekommen. Ich finde den Flyer ganz gut. Ich finde auch deine Büchlein sehr gut. Bei mir ist es jetzt so, wenn wir Infostand machen, wir haben eine relativ schmale Fußgängerzone und wir stehen eigentlich immer ziemlich mittendrin. Das heißt, die Leute müssen an uns mehr oder weniger irgendwie durch oder vorbeilaufen. Und deswegen haben wir immer zwei so Aufsteller mit Plakaten, wo wir eben entsprechend eigentlich am aussagekräftigsten für uns Werbung machen können. Wird es für diese Themenwoche da auch eine Art Plakatvordruck geben oder irgendwie eine Art gestalteten Flyer, den man auf ein Lehrplakat machen kann oder irgendwie, damit man auch hier aufmerksam machen kann und nicht nur Flyer verteilen kann? Das wäre eigentlich auch eine Frage an Stefan, ob er das leisten kann. Aber hey, wir waren gar nicht so darauf vorbereitet, dass das auch gewünscht ist, ein Plakat herzustellen. Eine gute Idee, danke. Zum Plakat kann ich was sagen. Wenn ihr da Ideen habt, dann wendet euch doch einfach an Stefan und an mich und wir können dann schauen, ob wir das zusammenbasteln. Ja, also da lässt sich schon was zaubern. Wie gesagt, der Paki ist dran an diesem Flyer-Entwurf, um das auf das gängige CI, Corporate Identity, wie es halt mal werden soll, umzuarbeiten. Wenn das vorliegt, leiten wir da halt auch einen Plakatentwurf draus ab für euch. Da gibt es dann ein PDF zum Download und das könnt ihr euch dann in groß ausdrucken. Perfekt, vielen Dank. Genau das habe ich gehofft. Ja, bitte. Ja, ich schreibe mir das mal auf. Was auch super wäre, wäre einmal noch Aufkleber dazu, wenn ihr schon dabei seid. Und vielleicht auf der Wiki-Seite irgendwo auch das Open-Antrag-Logo als druckfähiges Logo zum Download, weil wir gerne auch T-Shirts damit machen würden. Ja, okay, habe ich mir aufgeschrieben. Wow. Ja, das ist jetzt nicht mehr viel Arbeit. Also, wie gesagt, wenn okay, jetzt mit dem neuen Design rüber, dann ist das auch nicht mehr dieses Bundestagswahltagsdesign, sondern halt das neue. Gut, das dazu. So, dann schauen wir mal weiter. Ich bin hier gerade noch mit am Mitprotokollieren. Gibt es weitere Fragen noch? Ja, eine Frage. Wird dieses Protokoll über die Vorstandsliste verbreitet? Also ich denke, wir werden auf jeden Fall... Hallo, wird dieses Protokoll über die Vorstandsliste verbreitet? Wenn du das so haben möchtest, sehe ich kein Problem darin, das zu tun. Ich habe, glaube ich, nach wie vor einen Account, also einen Mail-Account, der auf der Vorstandsliste schreiben kann. Das kann ich morgen um 14 Uhr rumschicken. Wäre vielleicht nicht schlecht, dass die anderen, die hier heute nicht dabei waren, dann auch informiert werden. Ja, finde ich gut. Ich danke dir für die Erinnerung. Ich mache mir gleich eine Memo in meinen Terminkalender. Ich kann das nur gerade nicht machen, weil ich nicht am falschen Rechner dafür sitze und bei meiner Familie bin. Aber das wird morgen dann, wenn ich um 14 Uhr sowas zu Hause bin von der Arbeit, schicke ich das rum. Danke. Ich hoffe, ich bin nächste Woche ja nicht da. Vorschlag, den Link zu dem Pad auch in das Protokoll-Pad vom Team PolGF damit aufzunehmen. Das ist ein guter Punkt. Danke, dass du mich daran erinnerst. Astrid bat mich gestern schon, das Pad für nächste Woche schon anzulegen. Also mache ich das gleich noch. Dann paste ich das gleich schon mal im Voraus rein. Und dadurch, dass ich ja jetzt hier war und du nächste Woche nicht da warst, kann ich dann auch die Vorstellung in der nächsten Woche im Team PolGF mal ersatzweise übernehmen. So, was gibt's denn noch für Fragen und Ideen? Ich hätte jetzt nämlich selber noch eine Sache, also ich überlege gerade, Olaf nochmal, dieser Text, der in Zeile 36 bis 42 steht, das ist ja eine Schablone letzten Endes für eine Pressemitteilung, wenn ich dich da richtig verstanden habe, oder? Eher nicht. Die Pressemitteilung oder die Presseankündigung steht auf der Wiki-Seite bereits zum Herunterladen. Einfach Copy und Paste machen. Da sind Platzhalter, zum Beispiel fürs Datum. Da könnt ihr das direkt, da gibt es leider keine Zeilennummern, aber wer ein normales Display hat, also kein großes, der wird es direkt unter dem Open-Antrag-Signier finden. Da steht Vorlage, Presseankündigung, Doppelpunkt. Gut, ich war mir jetzt auch unsicher und ich hätte sie für eine Pressemitteilung auch sehr intern gefunden, das also mit sehr internem Jargon und so weiter durchsetzt, deswegen die Nachfrage. Jeder kann natürlich auch seinen eigenen Duktus nehmen. Das ist hier jetzt nur ein Angebot. Wenn ihr das vor Ort für euch anders formulieren wollt, wenn ihr die Örtlichkeiten besser kennt als jemand, der von außen das betrachtet, dann macht es, personalisiert es einfach. Wichtig ist, dass wir präsent sind. Ich habe auch eine Frage an Olaf. Ja, go. Und zwar, die Bundespresse wird doch sicherlich über die entsprechenden Verteiler auch bundesweit auf die Themenwoche aufmerksam machen. Ja. Vermutlich wird man darüber nicht viel schreiben, aber ich habe ja die Hoffnung, dass bei der dritten Themenwoche der eine oder andere Journalist dann doch umfällt und das aufgreift. Also interessanterweise ist es so, ich habe gestern noch eine Mitteilung in die Redaktion bekommen, dass ich meine, es wäre die CDU gewesen, ich kriege eine Menge Zeug, dass die CDU auch Themenwochen jetzt gehabt hat und daraus dann Leitanträge für den nächsten Parteitag destilliert. Also sowas ist nicht ungewöhnlich. Das jetzt auch auf Bundesebene über die Bundes-PR zu kommunizieren, an die Journalisten weiterzugeben, ist eigentlich nicht nur sinnvoll, sondern Usus. Das macht man. Man lädt sie auch ein. Ob jetzt ein auf der Bundesebene tätiger Journalist vor Ort anwesend sein wird, wenn der jeweilige Stammtisch vielleicht eine besondere Veranstaltung hostet, weiß ich nicht. Aber das ist dann eher die Aufgabe der Piraten vor Ort, dafür zu sorgen, dass zumindest die Lokalpresse Kenntnis hat, dass da was passiert. Das kann man natürlich auch im Nachhinein mit einer Pressemitteilung nochmal hinterlegen, dass also zumindest eine Nachberichterstattung stattfindet, wenn der jeweilige Journalist nicht anwesend war. Aber das bleibt den Leuten vor Ort überlassen. Es sei denn, sie wenden sich direkt an uns, also an die Bundes-PR. Dann helfen wir gerne aus. Soweit ich das mitbekommen habe, war die Themenwoche der CDU aber eher nach innen gerichtet, während wir ja mit unserer Themenwoche in die Öffentlichkeit direkt zu den Bürgern gehen. Sollte man dann vielleicht herausheben. Ja, richtig. Nichtsdestotrotz hat auch die CDU, jetzt war tatsächlich die CDU, jetzt erinnere ich mich, hat die CDU es kommuniziert, dass da Sachen stattfinden. Und über Tauber gab es auch jede Menge Newsletter, die eingeladen haben, auch online, also über Konferenzen, übers Internet, sich einzubringen als CDU-Mitglied. Also so ganz ohne Öffentlichkeitsarbeit läuft das Ganze bei der CDU nicht ab. Wir können das zwar nicht kopieren, man sollte durchaus gute Sachen kopieren, aber wir machen es eben piratisch. Ich finde, das Thema kann man auch sehr gut über Bande spielen bei euch vor Ort. Also gerade so über die lokalen Themen, was weiß ich, irgendeine Straße, die gebaut werden soll, ja, da geht man auf die Initiative zu und sagt denen, ach, stellt doch mal einen Open-Antrag über unser System und macht dann darüber eine gezielte Pressegeschichte, ja, dass da dieser Antrag dann so weiterverfolgt wird, jetzt nur mal als Beispiel. Ne, über solche echte Geschichten, wo dann halt das lokale Thema vorne steht, statt das Tool Open-Antrag, lässt sich, denke ich, auch mal eine ganze Menge erreichen. Hervorragend. Geoffrey, wenn du es gestattest, wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Lass doch mal Christoph unsere Plattform, also seine Plattform vorstellen. Dann wird das auch handfest. Das mache ich sehr gerne. Ich weise kurz darauf hin, ich hätte dann noch zwei weitere Fragen bzw. Anregungen für die Zukunft, für die zukünftigen Themenwochen. Ich kann mir die aber auch merken. Dann erstmal Christoph jetzt. Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht genau, ob man das alles jetzt mal vorstellen muss, weil das ist ja schon relativ etabliert, habe ich das Gefühl. Oder habt ihr, soll ich das von vorne mal vorstellen? Mach's doch mal ganz einfach. Jo, ganz kurz zur Geschichte. Also wir haben in Wiesbaden 2011 sind wir ins Kommunalparlament eingezogen, also die Stadtpfortenversammlung, haben dann eine Webseite gemacht und haben uns überlegt, wie binden wir denn jetzt die Bürger so ein bisschen ein, weil das ist auch unser Anspruch gewesen, stand auch in unserem Kommunalwahlprogramm. Und da haben wir einfach so eine kleine Textbox gemacht, wo Leute dann ihren Antrag reinkippen konnten. Und das hat man dann ein bisschen ausgebaut, haben dann so einen kleinen Tracker dran gemacht, das heißt, wo ist denn dein Antrag gerade, in welchem Stadium, also ist der gerade Stadtpfortenversammlung, oder wurde der jetzt beim Magistrat behandelt oder was ist mit dem gerade? Und das hat ein paar Leuten ganz gut gefallen, unter anderem dem Jens Fricke aus Marburg und ein paar anderen aus Hessen. Und die fragten dann, ob sie das kopieren können. Ja, da wirst du nicht viel Glück haben, weil die Sache, in der es programmiert ist, das haben die wenigsten Piraten. Und daraus ist dann die Idee entstanden, wir machen daraus ein Portal. Und Wiesbaden war natürlich dann klar, logischerweise der erste Kunde von diesem Portal, in Anführungsstrichen. Wir haben dann die ganzen alten Anträge dann da rein übernommen und dann mit Marburg, Gießen und ein paar anderen, Frankfurt war auch ganz früh dabei, ging es dann eigentlich los und haben den Antragsprozess dann bei Open Antrags so flexibel gehalten, dass man sich das quasi zusammenstecken kann, je nach Bedarf. Das heißt, wir können in Open Antrag genauso Gemeinderäte abbilden, die ja eigentlich nicht zur Legislative, sondern die jetzt zur Exekutive gehören, nicht zur Legislative, aber eben halt auch im Bundestag. Und durch diese Flexibilität, die hat anscheinend den Leuten irgendwie gefallen und sind dann mit den Jahren, Monaten auch fast 140 Parlamente jetzt drin. Wie viel war das? 140? Ja, den aktuellen Stand kenne ich, also müsste ich gerade mal auf die Website gucken, muss ich ehrlich sagen. Es gibt natürlich immer wieder Austritte, aber wir haben schon einige Parlamente da. Also wichtig bei Open Antrag ist, ich hatte am Anfang auch sehr viele Anfragen von Grünen, FDP und auch einmal von der CDU, die wollten da irgendwie mitmachen, hab denen aber dann sagen müssen, dass es ein Piratentod ist und bleibt. Das heißt, es muss mindestens ein Pirat dabei sein. Das heißt natürlich auch, wenn jetzt in so einer Koalition, in so einer Fraktion, wo zum Beispiel Bürgerliste und Piraten oder Linke und Piraten zusammenarbeiten und der Pirat tritt aus, dann fliegt die Fraktion halt auch aus Open Antrag raus. Oder auch andere Fraktionen haben sich komplett aufgelöst. Kiel ist ein ganz berühmtes Beispiel. Ja. Das Ding dann einfach zugemacht. Also die Informationen bleiben auf Open Antrag stehen, nur es ist nicht mehr möglich, neue Anträge einzugeben. Alles klar. So, Olaf, ist das ungefähr... Einen kleinen Nachtrag hätte ich vielleicht noch, weil das war eine ganz spannende Geschichte. Damals rief mich der, ach Gott, wie heißt er noch schnell, der Vorsitzende von den Luxemburger Piraten an, Namen vergessen, und meinte, ob das auch möglich sei, für Luxemburg Open Antrag zu machen. Wir haben uns dann die Domänen gesichert, also Open Antrag LU, der Code für die Internationalisierung ist schon da, also es ist quasi multi-instanzfähig. Ich könnte relativ kurzfristig, wenn ich denn die Zeit dafür hätte und wenn Anforderungen da sind, richtige Anforderungen, auch international werden. Wir hatten jetzt irgendwie schon Gespräche mit den Tschechen, die haben da ja einen, der das gerne machen würde, aber aus einem Telefonat ist er bislang noch nicht viel bei rumgekommen. Geoffrey, könnte ich vielleicht kurz ein Gespräch mit Christoph führen? Also was bringt das? Wie kann man daran teilnehmen, dass wir so ein bisschen mal parallelieren? Das stößt vielleicht noch ein paar Sachen an. Ich denke ja, aber übertreibt es nicht maximal 10 Minuten, damit wir da noch Zeitraum haben für Fragen. Oh ja, gerne. Also Christoph, was sage ich einem Menschen auf der Straße, der dann sagt, was macht ihr denn eigentlich mit der Bürgerbeteiligung? Ihr sagt mir jetzt hier was von Open Antrag, was ist das denn? Wie kann ich mich daran beteiligen? Okay. Die erste Frage, die ich ihm stellen würde, das habe ich auch in unserem, auf den ganzen Infoständen gemacht. Sagen Sie mal, wenn Sie ein Problem haben, wo werden Sie das los? Und sagte, ja, ich rufe irgendwie mein Ding, oder ich gehe ins Bürgerbüro. Ach, Sie meinen das Bürgerbüro, was in Wiesbaden mittwochs von 10 bis 12 offen hat. Und da geben Sie dann Ihr Anliegen ein. Und was passiert damit? Wissen Sie das? Nee, da muss ich dann gucken, ob dann irgendjemand sich des Themas annimmt. Sehen Sie, und genau dafür haben wir Open Antrag gemacht. Sie haben den direkten Online-Kontakt mit einem Parlamentarier, der für Sie diesen Job macht. Und Sie können sogar noch nachverfolgen, was mit dem Kram ist. Bei allen anderen Sachen müssen Sie sich darauf verlassen, dass irgendjemand Ihnen Informationen zukommen lässt. Na gut, also der Bürger lässt sich mal darauf ein, geht auf die Website Open Antrag. Und was macht er dann? Er sieht bunte Bildchen erstmal, oder? Ja, er geht halt über die Startseite, entweder er sucht sich auf der Landkarte irgendwie sein Bundesland raus und dann wird gefiltert seine ganzen Parlamente, also diese Parlamente in diesem Land, also in diesem Land wie Hessen. Und dann findet er seine Stadt oder er sucht einfach in der Browsersuche danach oder er sucht bei Google nach Open Antrag München, dann wird er schon eine Seite finden. Und dann ist er da drauf und da gibt es einen Button, Antrag stellen, dann klickt er dann drauf und dann kann er einen Titel eingeben. Ich habe da so eine Idee und dann kann er einen Text eingeben. Es ist vollkommen irrelevant, ob das jetzt ein richtiger Antragstext ist oder nicht, weil das ist ja auch Aufgabe der Stadtverordneten, aus einer Idee einen richtigen Antrag zu machen, der im Stadtparlament auch Bestand haben kann. Das heißt also, als Normalbürger brauche ich jetzt nicht juristische Kenntnisse zu haben, um zum Beispiel mein Anliegen für einen Straßenbau vorzubringen. Exakt. Also wir haben auch schon Anträge gesehen, da steht drin, da hier vorne, da fehlt der Ampel. Das war's. Und dann wird irgendwie, ja, dann setzt sich einer hin und sagt, ach, warte mal, das guckst du mir mal an, weil die Stadtverordneten wissen das vielleicht gar nicht. Also alle gucken in die gleiche Richtung, aber da hinten, da fehlt der Blick hin. Dann wird dieser Blick darauf gelenkt und dann können die Stadtverordneten sagen, oh, das ist ja eine gute Idee. Und dann arbeiten sie das halt aus. Bericht an den Magistrat, also Berichtsantrag an den Magistrat oder irgendwas in der Art, um die Sache ins Rollen zu bringen. Gibt es da irgend so eine Erfolgsquote? Also eine Erfolgsquote gibt es nicht, aber es gibt auf OpenAntrag oben relativ prominent in der Mitte die sogenannten Erfolgsgeschichten. Wenn ein Antrag durch den gesamten Prozess durchgegangen ist und wurde erfolgreich beschieden vom Parlament, dann kann die Fraktion, die das Ding verwaltet, diesen Antrag verwaltet, daraus eine Erfolgsgeschichte machen. Also noch einen kurzen Text dazu schreiben, wie super das jetzt war. Es wird nicht so häufig genutzt, wie es genutzt werden könnte von den Fraktionen. Wir haben relativ viele schon erfolgreiche Anträge, aber relativ wenige Erfolgsgeschichten. Vielleicht sind sie zu faul, ich weiß es nicht. Nun ist ja auf diesem Portal direkt auf der Homepage auch eine Reihe von Abgeordneten abgebildet. Wozu dient das? Um den Abgeordneten ein Gesicht zu geben, also um der Politik auch ein Gesicht zu geben. Dass sie, also ist es eigentlich für mich als Bürger ist es wichtig, meines Erachtens, wenn ich teilnehme an irgendetwas oder teilnehmen möchte, dass ich weiß, dass ich es mit Menschen zu tun habe, nicht mit einer gesichtslosen Masse einer CDU-Fraktion oder einer SPD-Fraktion oder gar einer Piraten-Fraktion. Wir geben dieser Fraktion eben Gesichter, dass die Leute sich das halt auch vorstellen können. Man redet ja immer gerne mit Personen und nicht mit, toten Dingen. Und was finde ich beispielsweise unter dem Button OpenAntrag Blog? Und OpenAntrag Blog, das ist ein Blog, den ich betreibe. Wenn es irgendetwas Neues zu OpenAntrag gibt, wie ein neues Feature oder sowas, dann stelle ich dann ein, was ich gemacht habe, was Erweiterungen etc. Das ist relativ ruhig in letzter Zeit, weil OpenAntrag läuft jetzt seit über einem Jahr so, wie es jetzt ist. Es gibt jetzt keine großen Erweiterungen aktuell, aber da würden dann solche Dinge dann verblockt. Was bringt es eigentlich, hier einen Button für Twitter zu haben? Die Anträge werden, also wie war das? Also es werden neue Anträge teilweise automatisch geblockt, je nachdem, ob in der Konfiguration der jeweiligen Fraktion ein Twitter-Account angegeben ist. Das heißt, es geht automatisch Tweets raus und die werden als Twitter-Open-Antrag getwittert. Das heißt also, sagen wir mal, ich komme nochmal zu diesem Beispiel der Bürger zurück. Er hat jetzt so einen Vorschlag gemacht, hey, ich brauche da eine Ampel. Die Räte haben das richtig in die Fasson gebracht, haben das eingebracht. Bekommt er eine Erfolgsmeldung zurück? Nein, es gibt bei OpenAntrag keine Antwortmöglichkeiten, also keine Kontaktmöglichkeiten. Jede Fraktion kann, wenn sie das möchte, bei der Antragstellung ein Feld einblenden für ein Freitextfeld, du kannst mit mir Kontakt aufnehmen unter E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder sonst irgendetwas, um der Möglichkeit zu geben, sich mit dem Antragsteller in Verbindung zu setzen. Aber generell, das ist eines der vier Prinzipien von OpenAntrag, muss man das nicht, weil man kann auch Ideen eintragen, ohne selbst preiszugeben, wer man ist und wie man erreichbar ist. Du hast gerade von vier Prinzipien gesprochen. Welche sind denn die anderen drei? Auf der Startseite nachzulesen. Warte mal gerade. Ja, für den Stream. So, die vier Regeln. Also, ich lese jetzt ganz kurz vor. Jeder Antrag wird geprüft. Wir behalten uns vor, dass wir nur solche Anträge weiterverfolgen, die unserem politischen Selbstverständnis entsprechen. Das heißt, wenn jetzt einer einen Antrag stellt, bitte bau doch mal in Hamburg-Harburg einen Kindergarten, bitte nur für Weiße, Neger sollen da nicht rein, dann ist es ja klar, dass unsere Fraktion das definitiv ablehnen wird. Also wir werden nur diese Dinge verfolgen, also ich denke mal, da rede ich für alle Piraten, die unserem politischen Selbstverständnis entsprechen. Das zweite ist, eben dieses, was ich eben sagte, dass Anträge grundsätzlich anonym behandelt werden. Der Antragsteller kann natürlich seine Kontaktadresse da mit reinschreiben in diesen Text, muss er aber nicht. Es wird anonym behandelt, weil oftmals ist es so, das habe ich bei mir in der eigenen Fraktion erlebt, dass allein schon die Tatsache, dass von einer bestimmten Person ein Antrag kommt, es direkt zur Ablehnung führt. Genauso wie das bei uns im Stadtverordnetenparlament ist, sobald die Piraten und Linke, also Linke und Piraten, einen Antrag stellen, wird er immer abgelehnt. Es ist völlig egal, was das ist. Ja, diese persönlich-ideologische Ebene soll dadurch eben rausgenommen werden. Das dritte ist, dass eben jeder Antrag transparent auf dieser Seite bearbeitet wird. Das heißt, wenn der Antrag in die nächste Schicht kommt, wie Magistrat oder wie Stadtverordnetenversammlung oder weiß der Geier was, dann wird das halt eben auch wie bei so einem DHL-Paket, was man verfolgen kann, eingetragen und man kann es tracken. Ja? Und das vierte ist, alles öffentlich stattfindet. Es gibt auf der Open-Antragsseite nichts, was, also die Passwörter von den Administratoren der jeweiligen Seiten, was irgendwie geschützt wäre. An dieser Stelle möchte ich es einfach jetzt öffnen fürs Podium. Wer hat denn weitere Fragen, bitte? Und Geoffrey, ich gebe ab an dich. Ich habe mal eine Frage, Christoph. Und zwar hatten wir doch eine Zeit lang Massenspams in Open-Antrag. Das heißt, ein Antrag wurde bei 10, 12, 15 Fraktionen oder Gruppen mit eingestellt. Habt ihr das im Griff jetzt? Nein, weil wir das nicht in den Griff bekommen wollten. Das Problem, es ist eigentlich kein Problem, weil es gab mal zwei oder drei Aktionen, da haben sich ein paar Piraten die Mühe gemacht, ich glaube, das war so eine SGB-II-Sache damals, die ist für alle Parlamente relevant. Wir haben sogar darüber diskutiert, ob wir Massenanträge automatisieren sollten, sind aber davon abgegangen, weil das dann natürlich zu Problemen führt, dass Leute das missbrauchen. Die Missbrauchsgefahr von Open Antrag ist halt aufgrund der Tatsache, dass es offen, frei und anonym ist, relativ hoch. Wir haben eigentlich Glück, wir hatten mal eine, jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen, eine Fraktion, die hat jeden Tag irgendwelchen Schwachsinn gekriegt, ja. Aber das kann man dann halt auch löschen. Danke. So, dann der nächste wäre, glaube ich, Fabian. Danke. Also ich finde an sich, die Idee ist an sich alles super, es klingt echt Hammer und ich denke auch, man wird da bei dieser Themenwoche auf den Infoständen und etc. denke ich super Resonanz erfahren, aber unter der Voraussetzung glaube ich, dass man ein Mandat irgendwo hat. Was tue ich denn jetzt den Leuten erzählen und Werbung für das Open Antrag machen, wenn ich kein Mandat in einem Stadtrat oder etc. in einem Parlament habe? Naja gut, Sinn des ganzen Portals ist ja, dass wir die Abkürzung sind für eine Idee des Bürgers in das Parlament. Das setzt natürlich ein Mandat voraus. Aber du hast auf deinem Stammtisch oder wo auch immer dich Leute ansprechen, immer ein schlagendes Argument. Wählt uns, dann könnt ihr es auch, weil wir dann in Open Antrag mitmachen. Ja, allerdings finde ich seine Frage in vieler Hinsicht sehr berechtigt, weil was ich glaube, was Fabian meint, ist halt auch eine Gliederung, die jetzt aktuell keine Mandatsträger auf irgendeiner Ebene hat, ist jetzt in gewisser Weise nicht in der Lage, bei dieser Themenwoche wirklich so mitzumachen jetzt, oder? Also ich meine, für die ist jetzt dieses Briefing, was wir hier tun, natürlich extrem gut, um sich auch sozusagen parteiintern weiter zu schärfen, die Argumentationslinien zu schärfen, aber einen Infostand zu machen, indem man mit Bürgerbeteiligung wirbt, wenn man noch kein Mandat hat, ist natürlich zumindest außerhalb des Wahlkampfs doch etwas kompliziert, kann ich mir vorstellen, oder? Ja, ich glaube außerhalb des Wahlkampfes, also wir hier in Hessen haben jetzt im März Kommunalwahl und dann auch den entsprechenden Wahlkampf dazu, da macht es natürlich absolut Sinn, dass die Leute, also dass die Piraten in Kreisen und Städten, die noch nicht im Parlament sitzen, genau damit dann hausieren gehen. Wenn du in dem Bundesland lebst, wo jetzt erst in 2 Jahren Kommunalwahlen oder Landtagswahlen sind, dann ist das natürlich etwas schwerer zu verargumentieren. Dann kann man dann natürlich nur mit der Argumentationsschiene kommen, siehst du, Piraten wirken. Und wir machen was. Ja, ich meine, man muss sich vorstellen, such doch bitte mal bei Google die Grünen, Bündnis 90 die Grüne und Open Antrag. Da werdet ihr 3 Seiten finden, wo es grüne Kreisverbände gemacht, also quasi gewagt haben, eine Homepage zu machen, Open Antrag der Grünen. Ich meine, so weit hat sich das schon rumgesprochen. Danke. Gut, dann gucke ich mal kurz. Michael, wolltest du was fragen oder stehst du nur so am Saalmikro? Nein, ich wollte was fragen und zwar als Stammtischmitglied hier im Norden. Ich wollte den gleichen Punkt ansprechen, den Fabian angesprochen hat. Wobei ich da jetzt nicht so negativ eingestellt wäre. Also wir haben hier im Norden in der Ratsversammlung kein Mitglied der Piratenpartei. Aber es ist doch eine wunderbare Gelegenheit, auf die 400 kommunalen Mandate, die wir haben, hinzuweisen und die vielen Ratsversammlungen etc., wo Open Antrag genutzt wird, das ist doch eine hervorragende Werbung. Und natürlich, wir haben hier Gemeinderatswahlen in 2 Jahren. Nee, in einem Jahr. So, kann man natürlich schon den Hinweis geben, dass ja nun auch irgendwann die Wahlen sind und wir eben für direkte Bürgerbeteiligung stehen, hier ein praktisches Beispiel haben und ja, die Partei schon mal ins Gespräch bringt für die nächste Wahl. Also ich hätte da jetzt keine Scheu, relativ offensiv Werbung zu machen für dieses Verfahren und die Bürgerbeteiligung. Okay, sonst noch was von dir oder soll ich den nächsten dran nehmen? Gut, dann Raul. Nach Mikra Maus würde ich mich dann kurz auf die Rednerliste setzen. Ich hatte auch noch 2 Punkte, bevor ich die vergesse. Gut, okay, bin ich zu hören erstmal? Ja, bist du tadellos. Okay, ich habe 2 Fragen. Die erste zielt so ein bisschen auf die Umsetzungsrate an und die zweite dann auf die konkrete Umsetzung. Sprich, die erste, ich denke mal, dass das Interesse natürlich pro Ebene, sage ich mal, unterschiedlich ist. Sprich, also im Landtag wird sicherlich mehr auf, mit Open Antrag gearbeitet werden, weil auch mehr Input kommt, als vielleicht auf kommunaler Ebene. Wie sind da so die Erfahrungen? Drückt sich das auch in Zahlen aus? Ich sag da nur openantrag.de/Statistiken. Da findest du gleich zu Anfang eine schöne Statistik über die Anzahl der Anträge je Parlament. Und da liegen natürlich Nordrhein-Westfalen, Landtag und Landtag Schleswig-Holstein ganz vorne. Aber Chemnitz mit 64 Anträgen ist auch nicht schlecht dabei. Genau, und die zweite Frage dann, ich bin ein Kommunalvertreter der Piraten. Für mich war Open Antrag immer ein bisschen fremd, weil mir so ein bisschen der Schritt fehlte, wie setze ich das jetzt um? Also was sind meine Schritte, die ich tun muss, damit ich dort auf der Seite bin? Gibt es auch eine Einbindung für unsere Gemeindewebseite, wo man dann vielleicht auch an die Gemeinde sowas stellen kann? Mir fehlt so ein bisschen dieser Umsetzungsschritt insgesamt. Okay. Da empfehle ich dir auch eine andere Seite, openantrag.de/FAQ. Gleich die erste Frage, wie bekomme ich eine Seite bei Open Antrag? Das ist relativ einfach. Ich habe da auch irgendwann mal so ein Excel-Sheet verlinkt. Das füllst du einfach aus und schickst es mir zu. Fertig. Und dann mache ich das. Das ist alles von Hand. Also das mache ich alles von Hand. Und jetzt habe ich eine 2. Frage vergessen. Na, ob das auch auf der Gemeinde-Webseite eingebunden werden kann oder vielleicht auch sogar auf der Piratenseite vor Ort. Also ja. Von uns vor Ort. Ja, also wenn ich ein neues Parlament da aufnehme, dann erstelle ich immer auch schon 2 Banner. Das sind so kleine Banner, die man sich direkt auf die Webseite klatschen kann. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das Ding hat eine vollständige API. Das heißt, du kannst jedes Byte aus diesem Open-Antrag per API abrufen, wenn du die entsprechende Programmierkenntnisse hast. Das ist eine RESTful-API, das heißt, die hantiert mit JSON-Daten, wenn du dich damit auskennst. Du kannst komplett alles, du kannst so weit treiben, dass du so sogar die Schrittbearbeitung per API machen kannst. Okay. Bleibt natürlich für mich halt die Frage, okay, wenn ich das jetzt bei mir auf der Seite irgendwie einbinde, sei es auch nur mit einem Banner, bekomme ich jetzt eine Nachricht, wenn jemand einen Antrag stellt, und ist das schwierig, das zu pflegen? Also das, die 2. Frage zuerst, das Pflegen ist simpel, ist brain dead. Also es ist wirklich ganz einfach. Du hast einen Antrag, der ist in einem gewissen Stadium und in diesem Schritt gibt's Folgeschritte. Ja, und die definierst du ja vorher selber, wenn du Mitglied wirst bei Open Antrag. Und dann sagst du, okay, jetzt ist Folgeschritt A, B oder C, welche ist es denn jetzt? Entweder Stadtverordnetenversammlung oder es geht es in den Magistrat oder es geht in Ausschuss oder sonst irgendwas. Wählst du den Punkt aus, schreibst einen kurzen Text dazu und klickst speichern. Das war's. Das ist die Schrittbearbeitung. Aber muss ich mich dann irgendwo anmelden oder, weil ich meine, wie ist das geschützt? Ja, also jedes Parlament, was da dort vertreten ist, bekommt automatisch einen Zugangsaccount von mir. Frankfurt wollte sogar 2-3. Ja, haben sie 2-3 gekriegt, das ist auch kein großes Problem. Ist mit Passwort geschützt, natürlich, weil die Antragsbearbeitung natürlich nur von denen stattfinden soll, von den Mandatsträgern stattfinden soll. Und die haben dann auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel einen Antrag stumm stellen. Wenn's, das hatten wir irgendwann vor Jahren mal, da hat einer gesagt, oh, mein Nachbar, der Herr Müller, der hat einen Zaun hochgezogen. Es geht natürlich gar nicht, dass du personenbezogene Daten da in dem öffentlichen Antrag drinstehen hast. Und da wirst du auch, es gibt auch eine Missbrauchswarnung, das heißt, du wirst dann per Mail benachrichtigt, wenn irgendjemand irgendwas da reinschreibt, was nicht adäquat ist. Und du kannst dann den Antrag sofort stummschalten, kannst ihn redigieren, das heißt, du kannst die Dinge schwärzen, die personenbezogen sind oder die einfach Müll sind, und kannst ihn dann wieder online stellen. Also Mail-Benachrichtigungen gibt es für die angemeldeten Leute, also wenn jetzt ein neuer Antrag kommt, dann werde ich benachrichtigt und ich muss nicht jeden Tag extra gucken. Nein, nein. Also bei der Anmeldung musst du eine Info-Adresse angeben, das heißt eine Info-E-Mail-Adresse. An welche Adresse wird dann eine E-Mail geschickt, sobald dein Antrag eingeht? Und da wird dann ein entsprechender Hinweis hingeschickt. Wenn du einen Twitter-Account angibst, wird es auch noch an diesen Twitter-Account, also von OpenAntrag, wird ein Feed abgesetzt, automatisiert. Ad, hast du nicht gesehen, ist ein neuer Antrag, mit dem in den Titel eingegangen. Okay, super. Vielen Dank erstmal dafür. Ich hoffe, ich habe die Fragerunde nicht gesprengt. Danke schon mal für die Zeit. Kein Problem. Eine Bitte an dich noch, Raul. Deine erste Frage hatte ich nur mit halbem Ohr mitbekommen. Wenn du die vielleicht noch kurz irgendwo mitprotokollieren oder reinnotieren konntest, da bin ich irgendwie gerade nicht mehr dazu gekommen. So, ich gebe weiter an Mikramaus. Ja, zuerst mal vielen Dank an Christoph, dass er euch da diese ganze Arbeit gemacht hat und das auch so aufgezogen hat und alle Beteiligten. Ich denke, dass es bei Infoständen wirklich ein ganz wichtiges Thema ist, weil aus meiner Erfahrung, weiß nicht, ob es in anderen Bundesländern als in Rheinland-Pfalz auch so ist, im Moment wieder gerade mal eine Welle ist, eine kommunale Sparklausel einführen zu wollen. Und ich denke, an der Stelle ist gerade dieses Argument, dass man einfach einen Piraten im Parlament braucht, um einen Open-Antrag zu beantworten, ganz wichtig, weil viele Bürgerinitiativen kennen sich ja gar nicht mit diesen kommunalen Prozessen aus. Das heißt, die gehen im Moment naiverweise davon aus, es gibt eine Stadtratssitzung und da kann ich Fragen stellen oder einen Antrag einbringen. Aber was für einen Vorlauf über die ganzen Ausschüsse das hat, ist ja noch nicht drin. Und da sehe ich Open Antrag quasi in der gleichen Funktion wie so fragt den Staat, wo man sich auch keine Gedanken drüber machen muss, wer der richtige Ansprechpartner ist, sondern dass da quasi so eine, das einfach in den Workflow mit reingenommen wird. Ja, um es nochmal zu verdeutlichen, Open Antrag ist so eine Art Demokratie-Hack. Weil, ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass in der aktuellen Politik es eigentlich nicht so gerne gesehen wird, dass die Bürger sich auch noch einmischen oder auch noch Fragen stellen. Wo kommen wir denn da hin? Und Open Antrag kann natürlich dafür sorgen, dass sie halt, wir gehen halt den kurzen Weg. Das heißt, vom Bürger direkt zum Abgeordneten, den man vielleicht nicht kennt. Und das auch noch online. Und der kann dann die entsprechend fiesen Fragen im Stadtparlament stellen. Jo, vielen Dank. So, dann mache ich jetzt gleich nochmal kurz meine Fragen. Davor kurz die Moderatoransage. Ich würde, wenn meine Fragen dann gestellt sind, damit die Rednerliste schließen. Wer also jetzt noch was fragen möchte, sich bitte noch ans Saalmikro stellen. Im Hinblick auf die Uhrzeit würde ich das Ganze jetzt nicht mehr allzu lange ziehen lassen, damit wir auch dann irgendwann einen klaren Schnitt machen können und die Aufzeichnung auch irgendwann einmal sinnvollerweise noch eine sinnvolle Länge hat. So, zu meinen beiden Fragen. Das sind weniger Fragen als vielmehr Anregungen für die Zukunft. Einerseits würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass wir bei anderen Themen, wo das vielleicht dann auch passt, auch eine gewisse Vorarbeit machen bezüglich Bündnisarbeit. Also ich kann mal gucken, dass ich das raussuche. Ich habe in der Vergangenheit sowas gesehen von einzelnen Stadtverbänden, die dann für Aktionstage im Voraus Bündnisarbeit vorbereitet haben, Organisationen rausgesucht haben, Ansprechpartner rausgesucht haben, deren Positionen rausgesucht haben und so weiter, sodass man auch in der Lage war, derartige Wochen unter Umständen mit NGOs oder lokalen Bündnissen zusammen noch breiter aufzustellen. Das wäre jetzt hier schlecht gegangen natürlich. Open Antrag ist ein Piratending, deswegen versteht das nicht als Kritik, als Anregung für die Zukunft. Und das Zweite wäre noch, dass ich mich freuen würde, wenn wir in der Zukunft bei diesen Themenwochen auch noch nicht nur Infostände mit drin haben, sondern auch noch konkrete Aktionen vielleicht. Also wirklich eher so eher Aktionen, die man noch ergänzend machen kann. Gewisse, wie soll ich sagen, Eyecatcher, Setups, irgendwelche Sachen, die man noch machen kann, um mehr Aufmerksamkeit auf den Infostand zu ziehen oder irgendwelche Aktionen von vor dem Rathaus, um noch so eine gewisse, noch einen gewissen, wie soll ich sagen, eine Neuigkeit eher zusätzlich zu produzieren, der dann natürlich auch wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man in der Presse zur Sprache kommt. Also wie gesagt, zählt das nicht als Kritik an der aktuellen Arbeit, sondern eher als Anregungen für die nächsten Themenwochen. Anmerkung? Natürlich. Vielen Dank, Joffe, nehmen wir gerne auf. Eins dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Es geht hier hauptsächlich auch erstmal darum, die Piraten fit zu machen. Fit zu machen für Infostände. Nicht, dass wir es gleich, nicht, dass wir den zweiten Schritt vom ersten tun. Also jetzt, hey, super Thema, jetzt gehen wir an den Infostand, sondern wir müssen wissen, was wir am Infostand den Bürgern mitteilen, wofür wir stehen, was wir in den Parlamenten bewirken, beziehungsweise bewirken wollen. Und darum mein Hinweis nochmal, das ist für die innerparteiliche Bildung auch sehr wichtig, dass wir wenigstens punktuell Piratenthemen herausgegriffen haben, die wir dann untereinander kommunizieren und im zweiten Schritt dann den Schritt eben in die Öffentlichkeit tun, für diejenigen, die schon fit sind in den Themen und direkt sozusagen an den Bürger gehen. Ja. So, dann nehme ich nochmal Michael Berndt dran. Ja, keine Frage, sondern kurzer Hinweis und Bitte. Ich habe auf der Wiki-Seite unseren dann für Samstag, 31. Oktober schon eingetragen. So, die Bitte ist, dass Lieder und Stammtische, die eine Aktion machen wollen, das dort bitte auch eintragen. Auch mit dem Hintergrund, je mehr sich eintragen, desto mehr Mut andere Stammtische, die darum sich zu beteiligen. Und auch bitte eintragen, was für eine Art Veranstaltung geplant ist. Denn der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, auch wenn Joffrey das jetzt so in die Zukunft geschoben hat. Wer gute Ideen hat für diese Themenwoche, bitte machen und kurz skizzieren, mag eine Vorlage auch für andere sein. Ja, nochmal einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Ich kenne mich jetzt mit diesem Open-Antrag ein bisschen aus, deswegen kann ich das Angebot machen an den beiden Wochenenden, wo die Themenwoche läuft, sag ich mal, zu Infoveranstaltungen oder sonst irgendwas auch hinzufahren und den Leuten dann vielleicht aus erster Hand zu erklären, weil ich bin ja auch Stadtverordneter und arbeite damit, was mit dem Open-Antrag geht und was nicht. Also wer Interesse hat, einfach E-Mail an mich und dann buch dir deinen Bufo, so ähnlich. Möchtest du nach Ostfriesland kommen? Ich wusste, dass die Frage kommt. Ja, mit der entsprechenden... ja, ich hab's geahnt. Warum könnt ihr nicht irgendwo in der Mitte? Mach's mal da und nimm gleich Medienvertreter mit, wo die meisten Bürger rumlaufen. Ja, machen wir es aber so. Schreibt mir einfach eine Mail und ich gucke dann, ob ich das irgendwie so Traveling Salesman-mäßig an diesem Wochenende, gerade also am 31.01., weil am nächsten Wochenende drauf ist ja schon wieder Marina Kassel, da weiß ich nicht, ob ich hin muss. Aber am 31. und 1. November schickt mir einfach Mails, wenn ihr wollt, dass ich da irgendwie hinkomme. Und dann schaue ich mal, was ich womit verbinden kann. Falls du an irgendeinem Tag mal noch Zeit hast, dann melde ich mal unverbindlich Bedarf aus Regensburg an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir für die Wochenende was machen werden. Okay, wie erwähnt, Mail, das wäre lieb. Ja, passt. Also wir sind hier im Moment eh noch an zwei anderen Aktionen dran sitzen. Das dauert, bis wir dazu kommen, das zu organisieren. Wir haben hier gerade Hyperaktivitätsphase. Aber gut, das wäre dann das. Jetzt haben wir es 22.07 Uhr. Das Saalmikro, respektive Fragenmikro, ist eh leer. Und wir haben jetzt auch unsere Stunde eigentlich relativ gut rumgebracht. Dementsprechend würde ich an dieser Stelle dann jetzt einfach die Organisationssitzung beenden. Möchte mich selber bedanken für eine extrem angenehme Moderation und eine extrem konstruktive Sitzung. Und ich freue mich auch sehr darüber, dass dieses Projekt so gut läuft. Ich hatte mir selber irgendwie, seit Jahren hatte ich mir gewünscht, dass es sowas wie diese Themenwochen gibt. Und dann rutscht das halt in To-Do-Listen doch immer nicht nach oben. Und umso glücklicher bin ich jetzt, dass das wirklich jetzt passiert. Eine Sache will ich noch hinten anschicken. Das mache ich immer, wenn ich irgendwie über Open-Antrag rede. Wenn es jemanden geben sollte in diesem Auditorium oder wenn ihr jemanden kennt, der ASP.NET MVC programmieren kann, möge er sich doch bitte bei mir melden, weil es wäre ganz toll, wenn das irgendwie mal ein Team wäre, was Open-Antrag betreibt und weiterentwickelt. Jo, gut. Jupp, machst du dann die Aufzeichnung noch aus? Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.